haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Spaziergänger. Der junge Mann hatte ziemlich ängstlich geklungen, als er mich anrief. Ich machte mich auf die Socken zur Wiesentalstraße dorthin, wo er mich erwartete. Die Schrebergärten in der Gegend waren mit allen möglichen kleinen Häuschen vollgepflanzt. Vor einigen der Häuschen waren Fahnenstangen montiert. Sie stammten aus allen möglichen Ländern. Der junge Mann pfiff aus einem Häuschen mit einer deutschen Flagge. Ich ging auf ihn zu. Hier, Maloney. Ist es nicht ein bisschen kalt hier draußen? Ja, immer noch besser als in der Kühltruhe des Leichenschauhauses. Da haben Sie auch wieder recht. Wer will Ihnen denn an den Kragen? Meine Auftraggeberin. So, so. Um was für einen Auftrag ging es denn? Ja, nichts Schlimmes. Ich sollte bloß einem Mann eins über die Rübe geben. Harmlose Sache. Wenn Sie das sagen, wird das wohl stimmen. Helfen Sie mir, Maloney. Nun mal halblang. Wieso fürchten Sie sich denn so vor Ihrer Auftraggeberin? Ich habe Ihren Auftrag gestern Nacht ausgeführt. Dann ging ich heute Morgen zu dem Treffpunkt, um das Geld zu kassieren. Da hat mich ein Wagen beinahe überfahren. Der Mann sah ziemlich mitgenommen aus. Schläger, die dafür auch noch Geld verlangen, sind mir an sich zuwider. Aber dieser hier schien nun selber in Gefahr zu sein. Ich hütete mich davor, eine Träne zu vergießen und fragte ihn, ob er mich bezahlen könne. Ich habe kein Geld, aber ich kann immer welches auftreiben. Da müssen Sie keine Angst haben. Und wie soll ich Ihre Auftraggeberin unschädlich machen? Finden Sie heraus, wen ich gestern niedergeschlagen habe. Er muss ein Feind meiner Auftraggeberin sein. Sie schlagen Leute nieder, ohne sie vorher zu fragen, wie sie heißen? Ich wusste, dass der Mann zu einem gewissen Zeitpunkt einen Spaziergang mit seinem Hund machte. Da habe ich zugeschlagen. Ich versprach ihm, mich darum zu kümmern. Hinter den meisten kleinen Schlägern stecken größere Schläger, die ihre Hände lieber in Samthandschuhen spazieren tragen, als sie mit fremdem Blut zu beschmutzen. Mein Weg führte mich ins Polizeipräsidium. Na, mal wieder ohne Beschäftigung, Maloney. Ganz im Gegenteil. Ich beschäftige mich seit Monaten mit der Chaostheorie und beginne langsam zu begreifen, wie Polizistenhirne funktionieren. Die funktionieren wenigstens. Haben Sie sonst noch etwas Erfreuliches zu vermelden, Maloney? Ja, gestern Nacht wurde in der Stadt ein Mann zusammengeschlagen. Ich wüsste da gerne nähere Einzelheiten. Hab mir gleich gedacht, dass Sie wegen dieses Mordes hier sind. Mord? Was soll denn das wieder heißen? Herbert Zölch, 66, pensionierter Lehrer, wurde gestern Nacht, als er spazieren ging, überfallen und niedergeschlagen. Er lag den Verletzungen noch am Tatort. War da auch ein Hund dabei? Ja, ein Rottweiler. Sonst noch was? Sind Sie sicher, dass der Mann tot ist? Na, hören Sie mal, Maloney. Wir sagen hier keine Scheintoten ein. Der Mann hatte einen Schädelbasisbruch und ein schwaches Herz. Kommt wohl von den vielen Schülern, deren Spatzengehirne er ein Leben lang mit Unsinn wie diesen Lehrsatz des Pyromanen oder wie der hieß, vollstopfte. Pythagoras? Wie bitte? Der Lehrsatz. War das der von Pythagoras? Hab ich ja gesagt. Ich kenne nur einen Lehrsatz. Wo eine Leiche ist, ist auch ein Motiv. Na dann viel Spaß bei der Motivsuche. Einige Maler waren dabei aber schon wesentlich erfolgreicher als die Polizei. Kann schon sein. Was haben Sie denn mit dem Fall zu tun? Reine Neugier. Wurde dem Toten etwas gestohlen? Soweit wir wissen, nicht viel. Nur etwa 200 Franken. Trotzdem gehen wir davon aus, dass es ein Raubmord war. Dem Toten wurde nämlich das Leben geraubt. Ich machte mich aus dem Staub, ehe ich noch ganz von der Polizeilogik hinweggefegt wurde. Unterwegs zu meinem Büro traf ich auf eine Frau, die mir unbedingt ihr Mikrofon unter die Nase halten wollte. Ich bin vom Radio und mache eine Umfrage. Was kann ich denn dafür, dass Sie solchen Unsinn machen müssen? Nee, das ist kein Unsinn. Wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern doch ein genaues Bild der Stimmungslage der Bevölkerung wiedergeben. Dann geben Sie mal schön wieder. Mir ist es egal, in welcher Stimmungslage Ihre Hörer sind. Hä? Vom vielen Radiohören bekommen die Leute sowieso eine Stereophonie. Und das ist schlimmer als Monotonie. Geil! Darf ich das über den Sender bringen? Ich rülpste der Frau noch ins Mikrofon und ging dann in mein Büro. Eine Zeichnung hing an der Tür. Unter der Zeichnung stand: So sah meine Auftraggeberin aus. Die Zeichnung war nicht schlecht. Der junge Mann hatte Talent. Aber es war dann doch wohl zu wenig, um davon leben zu können. Als ich ihn im Schrebergarten besuchen wollte, lag er tot neben der deutschen Flagge. Jemand hatte ihm von hinten eine Kugel verpasst. Der kleine Schrebergarten war voll von Polizisten. Ich stand daneben und rauchte. Einer der Spurensicherer kroch am Boden herum. Er bepinselte meine Schuhe und schaute dann zu mir hoch. Ich lächelte, während er davonkroch und sich leise schämte. Dann endlich wurde ich ganz offiziell zur Kenntnis genommen. Also, Maloney, dann mal raus mit der Sprache. Was hatte der junge Mann? Und was haben Sie hier verloren? Also schön der Reihe nach. Der junge Mann hat hier sein Leben verloren und ich meine Jugend. Das ist aber schon eine Weile her, nicht wahr, Maloney? Der Mann ist erschossen worden. Wohl einer dieser Strolche, die hier ab und zu übernachten. Schon möglich. Kann ich jetzt gehen? Sie sind doch wieder mitten in einem Fall. Das spüre ich doch. Der unverwechselbare Duft von modrigen Leichen schwebt wieder um Ihre Aura, Maloney. Wo haben Sie denn das wieder aufgeschnappt? Oder sind Sie bloß übergeschnappt? Meine Nase, Maloney. Die täuscht sich nie. Er fasste sich mit seiner linken Pranke an sein krummes Riechorgan. Dann machte ich mich aus dem Staub. In meinem Büro sah ich mir die Zeichnung der Frau etwas genauer an. Sie kam mir nicht bekannt vor, wäre auch zu schön gewesen. Ich besuchte das Haus, in dem der verblichene Lehrer Zölch zu Lebzeiten gewohnt hatte. Die gute Fee des Hauses war eine nach Krankenhaus riechende, ältere Dame mit energischen Gesichtszügen. Sind Sie von der Polizei? Nein, kann leider nicht dienen. Sind Sie Frau Zölch? Herr Zölch war Witwer. Ich bin seine Haushälterin. Nolle ist mein Name. Na, dann schütteln Sie mal kräftig, Frau Holle. Nolle. Was ist das bloß für eine Welt? Da wird ein so liebenswerter Mann wie dieser Herr Zölch wegen ein paar Franken zu Tode geschlagen. Früher hat es sowas nicht gegeben. Ach, wissen Sie, früher gab's dafür liebenswerte Männer, die ganze Völker umgebracht haben. Haben Sie wenigstens schon eine Spur? Diese Kerle sollte man an die Wand stellen. Das würde Ihnen so passen, Frau Nolle. Aber unterhalten wir uns doch lieber über den liebenswerten Herrn Zölch. Wetten, dass auch er Feinde hatte? Herr Zölch? Nie im Leben. Vielleicht einer seiner ehemaligen Schüler, der sich für eine schlechte Note rächen wollte. Die Leute kommen ja auf die seltsamsten Ideen, wenn sie eine Schraube locker haben. Herr Zölch war ein sehr beliebter Lehrer. Und die Nachbarn? Vielleicht hat einem nicht gefallen, dass Herr Zölch in seiner liebenswürdigen Art ständig Richard Wagner auf quadrophonisch gehört hat. Herr Zölch hörte nie Musik. Und er verstand sich ganz hervorragend mit seinen Nachbarn. Na, aber irgendwer muss doch einen Grund gehabt haben, um Herrn Zölch eins über die Rübe zu geben. Die Zeit, Herr Maloney, die Zeit. Es ist diese Zeit, dieses Jahrzehnt, das die Leute zu solchen Taten bringt. Das Jahrzehnt hat ja noch nicht mal richtig begonnen. Glauben Sie mir, eines Tages wird eine große Sintflut kommen und alles Böse wegschwemmen. Na, dann kaufen Sie sich mal frühzeitig eine Schwimmweste, Frau Nolle. Sie sind wohl auch einer dieser Ungläubigen. Ich rechnete schon damit, dass sie mir ihr Evangelium an den Kopf warf. Stattdessen lächelte sie erhaben und zupfte sich ein imaginäres Haar vom Kleid. Leute wie Frau Nolle konnte nichts aus der Ruhe bringen. Schließlich waren die Sintflut und alle anderen Katastrophen auf ihrer Seite. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass die Polizei den Fall aufklären wird. Raubmord. Was ist das schon? Und dann noch bei einem älteren, liebenswürdigen Herrn. Wo steckt denn der Köter dieses liebenswürdigen Herrn? Was denn für ein Köter? Na, dieser Rottweiler, den er immer bei sich hatte. Ein Rottweiler? Herr Zölch hatte keinen Hund. Moment mal. Ach so, Sie meinen vermutlich den Rottweiler von Herrn Gasser. Ein altes Tier, sieht kaum noch etwas und hinkt ein wenig. Moment mal, der Hund gehörte gar nicht Herrn Zölch? Nein, das war der Hund des Nachbarn, Herr Gasser. Kein sehr sympathischer Mensch. Aber Herr Zölch hatte den Hund von Herrn Gasser manchmal mitgenommen auf den Spaziergängen, die er jeden Abend machte. Das ist es. Was ist das? Herr Zölch war der Falsche, aber das erkläre ich Ihnen ein anderes Mal. Ich bitte darum. Soll ich Ihnen noch ein wenig über das jüngste Gericht erzählen? Ich würde es vorziehen, das jüngste Gericht zu essen. Aber sowas kriegt man hier wohl nicht. Auch Sie werden eines Tages noch erwachen. Auch Sie. Ich ließ die Frau bei ihren jüngsten Gerichten. Das Haus des Nachbarn war ein wenig größer und einiges teurer. Als ich auf die Haustüre zuging, sah ich, wie ein Gesicht gerade hinter dem Fenster verschwand. Es gibt Leute, die haben einfach Glück im Leben. Dieser Herr Gasser schien zu diesen Leuten zu gehören. An seiner Stelle lag ja Herr Zölch im Leichenschauhaus. Ich klingelte einige Male an Gassers Haustüre. Nichts regte sich. Ich hatte genügend Zeit, um 2 Zigaretten zu rauchen und nachzudenken. Der junge Mann hatte den Auftrag erhalten, einen Mann niederzuschlagen, der regelmäßig mit seinem Hund einen Spaziergang machte. Als er Herrn Zölch mit dem Hund sah, schlug er ihn nieder und erwischte prompt das falsche Opfer. Das richtige Opfer öffnete endlich die Tür, als ich zum x-ten Mal klingelte. Beharrlichkeit hat manchmal auch seine Vorteile. Was wollen Sie? Ich interessiere mich für Ihren Hund. Mein Hund? Der ist alt und lebt nicht mehr lange. Da hat er ja mit Ihnen etwas gemeinsam. Was soll der Blödsinn? Wollen Sie mir Angst machen? Wetten, dass Sie bereits Angst haben? Quatsch. Vor was soll ich mich fürchten? Ich muss jetzt in mein Büro. Sie entschuldigen mich. Er verschwand wieder im Haus. Es dauerte eine Weile, bis er mit seinem großen Wagen wegfuhr. Ich klingelte erneut. Diesmal ging es schneller, bis jemand öffnete. Sie sah bezaubernd aus. Leute wie dieser Gasser mussten auch in allem übertreiben. Sind Sie von der Polizei? Muss denn das sein? Können Sie mich nicht etwas Schöneres fragen? Tut mir leid. Ich mache mir Sorgen wegen meines Mannes. Sie führte mich in das Haus. Eine protzige Waffensammlung füllte das, was die Reichen großspurig den Salon nennen. Er sah eher aus wie ein Kriegsmuseum. Der Nebenraum war etwas gemütlicher. Frau Gasser füllte 2 Gläser mit Scotch. Ich war zufrieden. Mein Mann hat Angst. Eben hat er das noch abgestritten. Er würde das nie zugeben. Aber ich bin seine Frau. Vor mir kann er das nicht verheimlichen. Und da sind noch diese Briefe. Erpressung? Nein, Drohbriefe. Kann ich die mal sehen? Mein Mann hat sie weggeworfen. Jemand hat ihm gedroht, dass ihm etwas zustoßen könne, wenn er nicht die Finger von einer bestimmten Liegenschaft lassen würde. Ihr Mann ist also einer dieser Spekulanten. Gehören Sie auch zum Inventar? Machen Sie es sich da nicht etwas zu leicht? Wie heißen Sie eigentlich? Maloney, Privatdetektiv. Ich mache es mir selten zu leicht. Liegt nicht in meiner Natur. Ich war schon als Kind schwer zu erziehen. Sie wissen sicherlich, was gestern Nacht geschah. Allerdings, dieser Herr Zölch machte seinen letzten Spaziergang. Ein liebenswürdiger Mann. Ich weiß. Und Sie wissen, dass Ihr Mann eigentlich hätte dran glauben sollen. Er weiß es auch. Als er es erfuhr, hat er sofort daraus geschlossen, dass der Anschlag ihm galt. Aber mein Mann würde nie damit herausrücken. Er hasst es, eine Schwäche zu zeigen. So sind halt diese Männer. Stark bis ins Grab. Haben Sie irgendeinen Verdacht, wer hinter dem Ganzen stecken könnte? Keine Ahnung. Das Haus steht seit längerem leer. Mein Mann möchte es gerne kaufen und umbauen. Tja, es gibt viele, die das nicht besonders gerne sehen. Ich kramte in meiner Jacke und holte die Zeichnung hervor. Ich zeigte sie, Frau Gasser. Sie war beeindruckt. Nicht schlecht. Ist die von Ihnen? Nein. Ein leider verkanntes und mittlerweile nahtes Genie. Kennen Sie die Frau auf der Zeichnung? Nein. Ich habe sie noch nie gesehen. Hat die Zeichnung etwas mit meinem Mann zu tun? Ist anzunehmen. Geben Sie mir die Adresse seines Büros und ich werde es herausfinden. Er wird keine Freude daran haben, aber vielleicht ist es doch besser so. Sie gab mir die Adresse, ich machte mich auf den Weg. Vor der schönen Fassade des Geschäftshauses, in dem Herr Gassers Immobilienfirma war, blieb ich stehen. Ich nahm die Zeichnung aus meiner Jacke und verglich sie mit der Dame, die gerade dabei war, das Haus zu betreten. Ich hatte mich nicht geirrt. Ich folgte ihr. Doch dann wurde ich von einer eifrigen Vorzimmerdame aufgehalten. Halt, Sie können da nicht rein. Und ob ich das kann? Sie sind nicht angemeldet und Sie sehen nicht so aus, als ob Herr Gasser Sie empfangen möchte. Na, meinetwegen. Dann warte ich hier und lese Ihnen den Stellenanzeiger vor. Danke, aber ich suche keine neue Stelle. Wird aber Zeit, dass Sie es tun. Ihr Boss wird nämlich gerade in seinem Büro umgebracht. Sagten Sie umgebracht? Weshalb haben Sie das nicht gleich gesagt? Sie dürfen selbstverständlich jetzt reingehen. Die Frau ging in Deckung und ich öffnete die Tür. Herr Gasser sah noch ganz lebendig aus und die Frau, die ihm gegenüber saß, sah nicht so aus, als würde sie demnächst abdrücken. Herr Gasser schaute mich wütend an. Was soll das? Hauen Sie ab. Nicht bevor ich diese Dame der Polizei übergeben habe. Sind Sie übergeschnappt? Wir machen gerade einen wichtigen Geschäftsabschluss. Herr Gasser und ich konnten uns nach wochenlangem Tauziehen endlich einigen. Kein Wunder. Deshalb also der ganze Aufwand. Zwei Tote und das alles für ein mieses, kleines Geschäft. Was soll das? Können Sie nicht mal etwas deutlicher werden? Und ob ich kann. Diese Frau hier hat jemanden beauftragt, um Sie einzuschüchtern. Leider ist dabei einiges schiefgelaufen. Ihr Nachbar wurde getötet und weil es plötzlich um Mord ging, hat die Frau auch gleich den einzigen Zeugen aus dem Weg geräumt. Den Schläger, den sie für ihre erlauchte Birne engagiert hatte. Das ist doch völliger Blödsinn. Hören Sie nicht auf ihn. Und was ist das hier? Scheiße! Auch sie war beeindruckt von der Zeichnung. So beeindruckt, dass sie schließlich gestand. Gasser, der um sein Leben fürchtete, wollte die Kaufoption auf die Liegenschaft loswerden und er fand sofort eine Käuferin. Die Frau, die über Leichen ging. Sie hieß Frau Seifert und landete im staatlichen Gefängnis. Herr Gasser atmete in den folgenden Wochen hörbar auf und kaufte weiterhin Liegenschaften auf. Und ich saß wieder in meinem kleinen Büro und lebte, mehr schlecht als recht, von einer Hyporunde zur nächsten.